James Cotton, Delaney and Bonnie, Todd Rundgren, John Prine, John Mayall, das war das Leben vor Roger McGuinns Thunderbirds. Maria Muldaur, Bonnie Raitt, 2,5 Jahre Jackson Browne, Bob Seger nach den Thunderbirds. Und dann Fleetwood Mac. That was from 87 through 91. Von 1987 bis 1991. 4 Jahre lang. Schallplatten bzw. CDs und Tourneen. 4 Jahre Fleetwood Mac. I appeared on the first thing that came out was a live concert video, which is very good. The Tango in the Night live concert. And then we did the Fleetwood Mac Greatest Hits, and I performed on 2 new songs. And then we did Behind the Mask. That was a full record. And then one song on a box set called The Chain. Er war beim Live-Video Tango in the Night dabei, dann beim Album Greatest Hits bei 2 neuen Songs dazu, dann Behind the Mask und dann ein Song auf dem Boxset namens The Chain. Well, it was the first time I was actually a real member of a band, whereas before, you know, Das war das erste Mal, dass ich tatsächlich Mitglied einer Band war. Davor war ich hasse dieses Wort, aber du warst halt Sideman, wirklich, ein dummes Wort. Ich habe es nie gemocht und ich habe mich nie so gefühlt. Sideman, das klingt so nach unpersönlicher Beziehung zu dem oder der, für die man arbeitet. Es hört sich so an wie schlechte Bezahlung und keine Kreativität. Aber ich dachte immer, ich sei kreativ gewesen und hätte dem schlussendlichen Produkt etwas hinzugefügt. But with Fleetwood Mac, I was truly a member of the band. Aber bei Fleetwood Mac war er richtiges Mitglied der Band. Und die waren immer noch ziemlich groß in diesen Jahren. Yeah, that was a lot of exposure. Zwar nach Rumors, aber mit Tango in the Night und Behind the Mask ziemlich groß. Zumal Vito Fleetwood Mac Ende der 60er noch mit Peter Green gesehen hatte und Green ein Rollenmodell für ihn geworden war. Well, probably not as wild as back in the 70s when there was a lot of drugs and all going on. I didn't see a lot of that. Nun meint er, meine Zeit in der Band war nicht so wild wie die der Band während der 70er. Drogen habe ich nicht viele gesehen. Wir haben 2 Tourneen gemacht. Die erste, Tango in the Night, war wunderbar, großartig. Die zweite, Behind the Mask, war gut, aber nicht so großartig, weil Christine McVie angekündigt hatte, uns zu verlassen. Dann meinte Stevie Nicks, sie geht, vielleicht sollte auch ich gehen. Und das waren unglückliche Momente der ganzen Angelegenheit. Außerdem scheiterten Christines beide Singles. Christine und Stevie wollten ja solo immer große Hits haben. Stevies Single scheiterte ebenfalls und das beeinflusste auch den Verkauf von unserer Platte. Die Platte erreichte nicht den Umsatz, den die anderen normalerweise hatten. All das entmutigte die Originalmitglieder. Also, für mich war es toll, für die anderen am Ende ein wenig enttäuschend. For me it was great. For them, I think towards the end it was a bit of a disappointment. Das kann man sich gut vorstellen.